Gareis, der Bürgermeister des pommerschen Altholm, steckt in einer Klemme, die von anderer Art ist als eine von jenem Dutzend, die die Amtsgeschäfte so im Gefolge haben und die er immer schlau und überlegen gemeistert hat. Sie sind, Herr Bürgermeister, bereits bei Ihrer ersten Vernehmung vereidigt worden. Dieser Eid gilt auch für die heutigen Aussagen. Der Zweifel, wie weit Ihre Aussageerlaubnis durch die Regierung reichte, erhob sich anlässlich einiger Fragen, die Ihnen von der Verteidigung vorgelegt wurden. Ihnen war am Vormittag des Demonstrationstages ein Geheimbefehl des Regierungspräsidenten überbracht worden, der nur dann zu öffnen war, wenn Sie von der Schupo Gebrauch machten. Sie haben die Schupo eingesetzt, den Geheimbefehl also geöffnet. Öffnen lassen. Öffnen lassen. Was enthielt dieser Geheimbefehl? Wie bitte? Hier ist die Entscheidung der Regierung. Ihnen wird volle Aussageerlaubnis erteilt für jede an Sie gerichtete Frage, einschließlich des Geheimbefehls. Bitte, wenn Sie selbst lesen wollen, die Entscheidung der Regierung. Ich verstehe das nicht. Ich bitte doch, ich habe erst heute früh den Bescheid des Ministers aus Berlin erhalten, dass ich nicht aussagen darf. Ein schriftlicher Bescheid? Telefonisch. Im Auftrag des Ministers? Nein, nein. Nicht direkt. Ich kann diese unklare Aussage nicht akzeptieren. Die Entscheidung der Regierung ist unzweideutig. Sie antworten also bitte auf meine Frage nach diesem Geheimbefehl. Herr Justizrat? Herr Bürgermeister Gareis macht uns außerordentlich gespannt auf den Geheimbefehl. Ein so ungewöhnliches Zögern... Wenn einer, dann weiß vielleicht Herr Justizrat Streiter die Gründe meines ungewöhnlichen Zögerns. Sollen diese Worte mir unterstellen, dass ich den Geheimbefehl kannte, so weise ich Sie in aller Schärfe zurück. Meine Herren, ich bitte Sie. Herr Bürgermeister... Wollen Sie jetzt so freundlich sein, in Ihrer Aussage fortzufahren? Sie ließen also den Geheimbefehl öffnen. Ja. Ja? Ich habe ihn nie zu Gesicht bekommen. Wie bitte? Ich habe ihn nie gesehen. Bürgermeister. Ich habe bis heute noch nicht die geringste Ahnung, was in ihm steht. Ich ersuche um vollkommene Ruhe. Oder ich lasse den Saal auf der Stelle räumen. Meine Herren von der Presse, dort ist Ihr Tisch. Herr Bürgermeister, Sie wissen, dass Sie unter Eid stehen. Das ist mir voll bewusst. Warum haben Sie das, was Sie uns heute erzählt haben, nicht bei Ihrer ersten Vernehmung gesagt? Kein Mensch gesteht gern Fehler, Versäumnisse. Ich glaubte ehrlich, dass die Landesregierung die Veröffentlichung des Geheimbefehls nicht wünschte. Dieser Glauben konnte mich vor dem öffentlichen Geständnis eines Fehlers bewahren. Sie haben auf Kosten des Gerichts, auf Kosten unserer aller Zeit, Wabank gespielt. Sie haben hier vor allen Anwesenden einen Pressevertreter heftig angegriffen, der von Aussageverweigerung geschrieben hatte. Sie hatten die Aussage verweigert. Ja, mehr als das.